Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Füße aus der Suppe, die Gäste kommen! Ja, hallo, ihr Rübensüßchen! Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zum Musik aus Flinger Nord von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Hallo. Hallo. So, bevor nun die Länderspielpause gänzlich um sich greift, möchte ich doch noch einmal erwähnen, dass ich letzten Sonntagabend sehr, sehr zufrieden mit unserer Fortuna war. Ausgerechnet beim Dosenclub Leipzig zu punkten, das erfüllt mich mit tiefer Zufriedenheit. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie Fortuna in Leipzig aufgetreten ist, war schon sehr beeindruckend. Wahrscheinlich hatte Leipzig damit gerechnet, dass Fortuna über 90 Minuten lediglich defensiv spielt. Und es wird noch besser, wenn Fortuna irgendwann mit beiden Belgiern spielt. Aber es ist so, wie wir es bereits mehrfach gesagt haben, diese Fortuna-Mannschaft ist in der Tat qualitativ höher einzuschätzen als die Mannschaft von vor 5 Jahren, die ja dann auch nach dem Aufstieg damals die beiden Topspieler Beister und Röster verlor. Und eben in der Hinrunde meistens tief stand. Das war dann auch kein besonders attraktiver Fußball, aber man musste aus den vorhandenen Möglichkeiten eben das Beste machen. Was ich allerdings schon damals gut fand und auch noch heute gut finde, ist die geschickte Einkaufspolitik erst unter Wolf Werner und jetzt auch unter der Mitwirkung von Erich Rutemöller. Also relativ teure Transfers bleiben die Ausnahme. Und so befindet sich die Fortuna im gesunden wirtschaftlichen Fahrwasser. Es passt eben im Augenblick alles. Es passt eben im Augenblick alles, du sagst es. Das ist ein schöner Übergang, denn ihr hört jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Das ist verständlich. After all these years, it all comes together this night. Stop! wretched voice of industrial pride. I seen that boy in the halls walking with his head up his ass for the last 10 years of his life. I wonder who really walks the fine line. And the boys from the pub come staggering by. Look who's returned, it's the only young man in the sea. Won't you give us your story now? And who's in the glass that you bring along? Hanging on the blacksmith's walls are his axes to grind. Put down that guitar and take the sword into the night. That's the way it goes in this town. Well, that's all right for you, not me. One of the sons cut him down with a scornful smile. With the bruise from the eye. Guess we never left the 15th Mal 4 ist 8. 4 plus 5 ist 9. 1 plus 4 sind 5. 8 mal 8 ist 64. 3 plus 4 sind 7. 25 plus 25 ergibt 50. 19 plus 9 ist 28. 9 mal 5, 3 mal 12 sind 36. 7 mal 4 ist 16 sind 84. 9 mal 9 gleich 81. Die Wurzel aus 9 ist die 3. Musik aus Flinger Nord. Mit uns können Sie rechnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Schornstein. Schön, dass Sie mich heute bei einer neuen Ausgabe von NRW komplett begleiten. Heute bei mir zu Gast Frau Dr. Annalena Alexandra Ivanova-Meyer. Guten Abend, Frau Meyer. Guten Abend, Peter. Frau Meyer, Sie haben uns ja heute schon Ihr aktuelles Buch mitgebracht, noch vor der Veröffentlichung im Oktober bei der Frankfurter Buchmesse. Es heißt Schreiende, halslose Ungeheuer. Ist das ein Horrorbuch? Nein, Peter, in diesem Buch geht es um moderne Kindererziehung. Aber alleine der Buchtitel, Frau Meyer, alleine der Buchtitel ist ja schon eine Provokation. Peter, ein wenig Aufmerksamkeit braucht es schon, um gut verkauft zu werden. Hätte ich dieses Buch etwa Die Mama meint es gut mit dir nennen sollen? Frau Meyer, welche neuen Erkenntnisse haben Sie denn zum Thema Kindererziehung gewonnen? Sieh mal, Peter, viele Mütter wiederholen sich zu oft, wenn sie Grenzen aufzeigen wollen und knüpfen an ein Verbot, zum Beispiel eine Frist, indem sie sagen, ich zähle jetzt bis 3 und fangen dann an, ab 1 hochzuzählen. Besser wäre, den jungen Menschen zu überraschen, indem die Mutter sagt, ich zähle jetzt bis 8 und dann schon bei 2 dem Kleinkind das Smartphone abnimmt und durch die Toilettenspülung rauschen lässt. Sie setzen jetzt also mehr, Frau Meyer, auf autoritäre Kindererziehung. Nein, Peter, auf Kreativität und die Gesundheit des Kindes. Sieh mal, Peter, wenn das Kind regelmäßig Vitamine bekommt, also B1, B2, B6 oder C und dazu wichtige Mineralstoffe wie Natrium, Kalium oder Calcium und man zusätzlich zu diesen Vitaminen für Respekt sorgt, das ist doch toll für die Mama. Verraten Sie unseren Hörern, um welches Wunderding es sich da handelt? Um eine Feige, Peter, die man allerdings oral verabreicht. Frau Doktor, damit machen Sie sich allerdings strafbar. Ach Peter, strafbar, ich bitte dich. Bei uns hieß es früher, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Und zu Weihnachten gab es den Struwelpeter, damit Kinder ruhig am Tisch sitzen konnten oder nicht am Daumen lutschen. Und es hat mir nicht geschadet, Peter. Letzte Frage, Frau Meyer. Haben Sie selber Kinder? Nein, Peter, aus Überzeugung nicht. Aber was nicht ist, Peter, was meinst du? Vielen Dank, Frau Doktor. Ich habe hier nebenan einen schönen Ruheraum entdeckt. Nein, danke. Komm, Peter, es ist ganz einfach. Nein, danke. For people far and wide. And if you don't crawl, boy, you better hide. Because these horsemen ride with a pistol on each side. With heads like thunder, they'll rob you of your pride. We'll have no mercy for people far and wide. We horsemen ride with a pistol on each side. Ihr hört Musik aus Flinger Nord. Nach nur einer Werbung sind wir wieder für Sie da. Und wie war dein Einkauf? Wunderbar, ich habe an alles gedacht. Auch an Gebonin? Nein, nicht Gebonin. Franz Bonin, der Höllenfürst. Franz Bonin, der Höllenfürst. Franz Bonin, der Höllenfürst, liegt jetzt an Ihrem Kiosk. Die erste Ausgabe, die blassrote Tentakel. Die erste Ausgabe von Franz Bonin ist gratis. Franz zeigt dir die Hölle. Oh. thoughts keep coming, thoughts are coming, thoughts are coming down. Thoughts are thinking, thoughts are knowing, thoughts are repeating, harm is showing, thoughts forever keep me going down. keep coming. Herbert, what is that? Wir kommen vom Planeten Oropax und suchen einen freien Gehörgang zur Landung. Unser intergalaktisches Navigationssystem hat Flinger Nord ausfindig gemacht. Wir bitten um Landeerlaubnis. Herbert, Herbert, komm mal gucken, da ist ein UFO. Herbert, Herbert! Sie beamen ihn rauf, sie beamen ihn rauf. Herbert! Musik aus Flinger Nord. Nicht von dieser Welt. Der Vorhang hebt sich. Die Bühne belebt sich. Mücken zertrampeln das Podium. Elefanten schwingen von Ast zu Ast. Doch da. Da. Da. Da ist er. Robert Rindfleisch präsentiert. Heute Meyers Badesalz, nur 3,95. Ende. Dr. X to cell block 2. The nurses cry. 20 inmates scream in their beds, but one is silent. An unusual case, this one deluded, psychotic, then catatonic. The good doctor looks him up and down and smiles. Time for a game.